Hey, du. Du wolltest mich ficken. Du bist zu langsam, du widerliche, ekelhafte Ratte. Ich hab lange auf dich gewartet, du Scheißkerl. Was sagst du? Du willst mich erledigen, aber nicht mit dem Maul. Wir sind bereit! Jetzt bin ich ins Ausland gefunden. Ich hab mich abgefunden. Jetzt bin ich in die Lage, mich. Lass mich scheißen, Karl, ich kenne mir das nicht.